tut nicht gut, wenn du nur deinen Träumen nachhängst und vergisst zu leben. Angenommen, der glücklichste Mensch auf Erden würde in diesen Spiegel sehen, er sähe bloß sich selbst vor sich. Er zeigt uns nicht mehr und nicht weniger als das allertiefste und verzweifeltste Sehnen unseres Herzens. Dieser Spiegel gibt uns weder Wissen